Thank you.

Philipp, jetzt sind wir wieder alleine. Wird Zeit, dass du dir mal ein Mikrofon anschaffst. Mikrofon! Thank you. Okay, ich bin müde. Dankeschön. Klingt sehr, sehr gut. Also Philipp, wir müssen mal sprechen. Ich möchte, dass du gerne mitspielst bei dem am 12. August bei einem Live-Auftritt. Kannst du mich hören? Ich ruf mal an. Okay, gute Nacht. Wir müssen mal telefonieren. Ich melde mich mal bei dir. Alles Gute. Nein, das ist ein Instrument. Das ist diese Bariton-Gitarre Firebird Bass Corpus, dann Elektro, Bariton-Hals. Und vier Saiten gehen über ein Bixby. Muss man eine Kamera anschalten, dann kann ich dir das mal zeigen. Gute Nacht.